Iphigenie in Aulis, übersetzt aus dem Euripides von Friedrich von Schiller. Vierter Akt. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Erster Auftritt. Achilles, der Chor. Achilles. Wo find ich hier den Feldherrn der Achiver? Zu einigen Sklaven. Wer von euch sagt ihm, dass Achill ihn hier vor dem Gezelt erwarte? Müßig liegt an des Euripus Mündung nun das Heer. Ein jeder freilich nimmt's auf seine Weise. Der, noch durch Hymens Bande nicht gebunden, ließ öde Wände nur zurück und weilet geruhig hier an Aulis Strand. Ein anderer entwich von Weib und Kindern. So gewaltig ist diese Kriegeslust, die zu dem Zug nach Ilion ganz Hellas aufgeboten, nicht ohne eines Gottes Hand. Nun will ich, was mich angeht, zur Sprache kommen lassen. Wer sonst was vorzubringen hat, verfecht es für sich selbst. Ich habe Pharsalus verlassen und den Vater. Wie? Etwa, dass des Euripus schwache Winde mich an diesem Strand verweilen? Kaum geschweig ich meine Myrmidonen, die mich fort und fort bestürmen. Worauf warten wir denn noch, Achill? Wie lang wird noch gezaudert, dass wir nach Troja unter Segel gehen? Willst du was tun, so tu es bald, sonst führ uns lieber wieder heim, anstatt noch länger ein Spiel zu sein der zögernden Atriden. Zweiter Auftritt. Klytämnestra zu den vorigen. Klytämnestra. Glorwürd'ger Sohn der Thetis, deine Stimme vernahm ich drinnen im Gezelt, drum komm ich heraus und dir entgegen. Achilles. Betroffen. Heilige Schamhaftigkeit! Ein Weib von diesem Anstand! Klytämnestra. Kein Wunder, dass Achill mich nicht erkennet, der mich vordem noch nie gesehen. Doch dank ihm, dass ihm der Scham Gesetze heilig sind. Achilles. Wer bist du aber? Sprich, was führte dich ins griechische Lager, wo man Männer nur und Waffen sieht? Klytämnestra. Ich bin der Leda-Tochter, und Klytämnestra heiß ich, mein Gemahl ist König Agamemnon. Achilles. Viel und genug, mit wenig Worten. Ich entferne mich, nicht wohlanständig wäre mir's, mit Frauen Gespräch zu wechseln. Klytämnestra. Bleib! Was fliehest du? Lass! Deine Hand in meine Hand gelegt, das neue Bündnis glücklich uns beginnen. Achilles. Ich dir die Hand? Was sagst du, Königin? Zu sehr verehr ich Agamemnons Haupt, als dass ich wagen sollte, zu berühren, was mir nicht ziemt. Klytämnestra. Warum dir nicht geziemen, da du mit meiner Tochter dich vermählest? Achilles. Vermählen. Wahrlich. Ich bin voll Erstaunen. Doch nein, du redest so, weil du dich irrest. Klytämnestra. Auch dies Erstaunen find ich sehr begreiflich. Uns alle pflegt, ich weiß nicht welche, Scheu beim Anblick neuer Freunde anzuwandeln, wenn sie von Heirat sprechen, sonderlich. Achilles. Nie, Königin, hab ich um deine tochter gefreit und nie ist zwischen den atriden und mir ein solches unterhandelt worden. Klytämnestra: Was für ein irrtum muß hier sein! Gewiß, wenn meine rede dich bestürzt, so setzt die deine mich nicht minder in erstaunen. Achilles: Denk nach, wie das zusammenhängt. Dir muß, wie mir, dran liegen, es herauszubringen, vielleicht, daß wir nicht beide uns betrügen. Klytämnestra: O der unwürdigen Begegnung! Eine Vermählung, fürcht ich, läßt man mich hier stiften, die nie sein wird und nie hat werden sollen. O, wie beschämt mich das! Achilles: Ein Scherz vielleicht, den jemand mit uns beiden treibt. Nimm's nicht zu Herzen, edle Frau, veracht es lieber. Klytämnestra: Leb wohl, in deine Augen kann ich ferner nicht schaun, da ich zur Lügnerin geworden, da ich erniedrigt worden bin. Achilles: Mich lass vielmehr so reden, doch ich geh hinein, den König, deinen Gatten, aufzusuchen. Wie er auf das Zelt zugeht, wird es geöffnet. Dritter Auftritt. Der alte Sklave zu den vorigen. Sklave in der Türe des Gezelts. Halt, Aeacide, Göttin Sohn, mit dir und auch mit dieser hier hab ich zu reden. Achilles: Wer reißt die Pforten auf und ruft? Er ruft wie außer sich. Sklave: Ein Knecht, ein armer Name, der mir den Dünkel wohl vergehen lässt. Mich? Achilles: Wessen Knecht? Er ist nicht mein, der Mensch. Ich habe nichts gemein mit Agamemnon. Sklave: Des Hauses Knecht, vor dem ich stehe. Tyndar, auf Klytämnestra zeigend, ihr Vater hat mich drein gestiftet. Achilles: Nun, wir stehn und warten, sprich, was dich bewog, mich aufzuhalten. Sklave: Ist kein Zeuge weiter vor diesen Toren? Seid ihr ganz allein? Klytämnestra: So gut als ganz allein. Sprich dreist, erst aber verlass das Königszelt und komm hervor. Sklave kommt heraus. Jetzt, Glück und meine Vorsicht, helft mir, die erretten, die ich gern erretten möchte. Achilles: Er spricht von etwas, das noch kommen soll, und von Bedeutung scheint mir seine Rede. Klytämnestra: Verschieb's nicht länger, ich beschwöre dich, mir, was ich wissen soll, zu offenbaren. Sklave: Ist dir bekannt, was für ein Mann ich bin und wie ergeben ich dir stets gewesen, dir und den deinigen? Klytämnestra: Ich weiß, du bist ein alter Diener schon von meinem Hause. Sklave: Dass ich ein Teil des Heiratsgutes war, das du dem König zugebracht, ist dir das noch erinnerlich? Klytämnestra: Recht gut. Nach Argos bracht ich dich mit, wo du mir stets gedienet. Sklave: So ist's. Drum war ich dir auch jederzeit getreuer zugetan als ihm. Klytämnestra: Zur Sache. Heraus mit dem, was du zu sagen hast. Sklave: Der Vater will, mit eigner Hand will er, das Kind ermorden, das du ihm geboren. Klytämnestra: Was? Wie? Entsetzlich! Mensch, du bist von Sinnen! sklave den weißen nacken der bejammernswerten will er mit mörderischem eisen schlagen klytämnestra ich unglückseligste rast mein gemahl sklave sehr bei sich selbst ist er nur gegen dich und gegen deine tochter mag er rasen klytämnestra warum welch böser dämon gibt's ihm ein sklave ein götterspruch der nur um diesen preis wie kalchas will den griechen freie fahrt versichert klytämnestra fahrt wohin beweinenswerte mutter beweinenswürdigeres kind das in dem vater seinen henker finden soll sklave die fahrt nach ilion helenen heimzuholen klytämnestra daß helene wiederkehre stirbt iphigenie sklave du weißt's dianen will agamemnon sie zum opfer schlachten klytämnestra und diese vorgegebene vermählung die mich von argos rief wozu denn die sklave daß du so minder säumtest sie zu bringen im wahn sie ihrer hochzeit zuzuführen klytämnestra o kind zum tode kamest du wir kamen zum tode sklave ja bejammernswürdig schrecklich ist euer schicksal schreckliches begann der könig klytämnestra weh mir weh ich bin verloren ich kann nicht mehr ich halte meine tränen nicht mehr sklave ein armer armer trost sind tränen für eine mutter der die tochter stirbt klytämnestra sprich aber woher weißt du das durch wen sklave ein zweiter brief ward mir an dich gegeben klytämnestra mich abzumahnen oder anzutreiben daß ich die tochter dem verderben brächte sklave dir abzuraten daß du sie nicht brächtest der herr war vater wiederum geworden klytämnestra unglücklicher warum mir diesen brief nicht überliefern sklave menelaus fing ihn auf ihm dankst du alles was du leidest er geht ab klytämnestra wendet sich an Achilles. Sohn Peleus, Sohn der Thetis, hörst du es? Achilles. Bejammernswerte Mutter, aber mich hat man nicht ungestraft missbraucht. Klytämnestra. Mit dir vermählen sie mein Kind, um es zu würgen. Achilles. Ich bin entrüstet über Agamemnon. Und nicht so leicht werd ich es hingehen lassen. Klytämnestra fällt ihm zu Füßen. Und ich erröte nicht, mich vor dir niederzuwerfen, ich, die Sterbliche, vor dir, den eine himmlische gebar. Weg, eitler Stolz! Kann sich die Mutter für ihr Kind entehren? O Sohn der Göttin, hab Erbarmen mit der Mutter, mit der unglückseligen Erbarmen, die deiner Gattin Namen schon getragen. Mit Unrecht trug sie ihn, doch hab ich sie als deine Braut hierher geführt, dir hab ich mit Blumen sie geschmücket. Ach, ein Opfer hab ich geschmückt, ein Opfer hergeführt. O, das wär schändlich, wenn du sie verließest. war sie durch hymens bande gleich die deine noch nicht du wardst als der geliebteste gemahl der unglücksel'gen schon gepriesen bei dieser wange dieser rechte bei dem leben deiner mutter sei beschworen verlaß uns nicht dein name ist's der uns ins elend stürzt drum rette du uns wieder dein knie o sohn der göttin ist der einz'ge altar zu dem ich ärmste fliehen kann hier lächelt mir kein freund du hast gehört was agamemnon gräßliches beschlossen da steh ich unter rohem volk ein weib und unter wilden meisterlosen banden zu jedem bubenstück bereit auch brav gewiß recht brav und wert sobald sie mögen versichre du uns deines schutzes und gerettet sind wir ohne dich verloren chor gewaltsam ist der zwang des bluts mit qual gebiert das weib und quält sich fürs geborne achilles mein großes herz kam deinem wunsch entgegen es weiß zu trauern mit dem gram und sich des glücks zu freuen mit enthaltsamkeit chor die klugheit sich zur führerin zu wählen das ist es was den weisen macht achilles es kommen fälle vor im menschenleben wo's weisheit ist nicht allzu weise sein es kommen andre wo nichts schöner kleidet als mäßigung geraden sinn schöpft ich in Chirons Schule des Vortrefflichen. Wo sie Gerechtes mir befehlen, finden gehorsam die Atriden mich, die Stirne von Erzt, wo sie Unbilliges gebieten. Frei kam ich her, frei will ich Troja sehn und den Achiverkrieg. Was an mir ist, mit meines Armes Heldentaten zieren. Du jammerst mich, zu viel erleidest du von dem Gemahl, von Menschen deines Blutes. Was diesem jungen Arme möglich ist, erwart's von mir. Er soll dein Kind nicht schlachten. An eine Jungfrau, die man mein genannt, soll kein Atride Mörderhände legen. Es soll ihm nicht so hingehen, meines Namens zu seinem Mord missbraucht zu haben. Mein Name, der kein Eisen aufgehoben, mein Name wär der Mörder deiner Tochter, und er, der Vater, hätte sie erschlagen. Doch teilen würd ich seines Mordes Fluch, wenn meine Hochzeit auch den Vorwand nur gegeben hätte, so unwürdig, so unmenschlich, ungeheuer, unerhört, die unschuldsvolle Jungfrau zu misshandeln. Der Griechen letzter müsst ich sein, der Menschen verächtlichster, ja hassenswerter selbst als Menelaus müsst ich sein. Mir hätte nicht Thetis, der Erinnen eine, hätte das Leben mir gegeben, wenn ich mich des Königs Mordbegier zum Werkzeug borgte. Nein, beides Meerbewohners Haupt, beim Vater der Göttlichen, die mich zur Welt geboren, er soll sie nicht berühren, nicht ihr Kleid mit seines Fingers Spitze nur berühren. Eh dies geschiehet, decke ewige vergessenheit mein phthia mein geburtsland wenn der atriden stammplatz sipylus im ohr der nachwelt unvergänglich lebet es mag der seher kalchas das geräte zum opfer nur zurücketragen seher was heißt ein seher der auf gutes glück für eine wahrheit 10 lügen sagt gerät es gut wo nicht ihm geht es hin es gibt der jungfraun tausende die mich zum gatten möchten davon ist auch jetzt die rede nicht beschimpft hat mich der könig in meinen willen hätt er's stellen sollen ob mir's gefiele um sein kind zu frein gern und mit freuden würde klytämnestra in dieses bündnis eingewilligt haben und hätte griechenland aus meinen händen alsdann zum opfer sie verlangt ich würde sie meinen kriegsgenossen würde sie dem wohl der griechen nicht verweigert haben so aber gelt ich nichts vor den atriden nichts wo was Großes soll verhandelt werden. Doch dürfte, eh wir Ilion noch sehn, dies Schwert von Blut und Menschenmorde triefen, wenn man's versuchte, mir sie zu entreißen. Sei du getrost, ein Gott erschien ich dir, ich bin kein Gott, dir aber will ich's werden. Chor. An dieser Sprache kennt man dich, Achill, und die Erhabene, die dich geboren. Klytämnestra. O herrlichster, wie stell ich's an, wie muss ich reden, um zu sparsam nicht zu sein in deinem Preis und deine Gunst auch nicht durch mein ausschweifend Rühmen zu verscherzen. Zu vieles Loben, weiß ich wohl, macht dem, der edel denkt, den Lober nur zuwider. Doch schäm ich mich mit ew'ger Jammerklage, mit Leiden, die nur ich empfinde, dich, den Glücklichen, den Fremdling zu ermüden. Doch Fremdling oder nicht, wer Leidenden beispringen kann, wird auch mit ihnen trauern. Drum hab mit uns Erbarmen, unser Schicksal verdient Erbarmen. Meine Hoffnung war, dich Sohn zu nennen. Ach, sie war vergebens. Auch schreckt vielleicht dein künftig Ehebette mein sterbend Kind mit schwarzer Vorbedeutung und du wirst eilen, sie zu fliehen. Doch nein, was du gesagt, war alles wohlgesprochen, und willst du nur, so lebt mein Kind. Soll sie etwa selbst flehend deine Knie umfassen? So wenig dies der Jungfrau ziemt, gefällt es dir, so mag sie kommen, züchtiglich, das Aug mit edler Freiheit aufgeschlagen. Wo nicht, so lass an ihrer Statt mich der Gewährung süßes Wort von dir vernehmen. Achilles, die Jungfrau bleibe, wo sie ist, dass sie verschämt ist, bringt ihr Ehre. Klytämnestra, auch verschämt sein hat sein gehörig Maß und seine Stunde. Achilles, ich will es nicht, ich will nicht, dass du sie vor meine Augen bringest und wir beide boshaftem Tadel preisgegeben werden. Ein zahlreich Heer, der heimatlichen Sorgen entschlagen, trägt sich gar zu gern, das kenn ich, mit Hämchen ehrenrührigen gerüchten und mögt ihr flehend oder nicht vor mir erscheinen, ihr erhaltet weder mehr noch minder, denn beschlossen ist's bei mir, kost's, was es wolle, euer Leid zu enden. Das lass dir gnügen. Glaub, ich rede ernstlich, und sterben mög ich, hab ich deine Hoffnung mit eitler Rede nur getäuscht. Rett ich die Jungfrau? Nein, da werd ich leben. Klytämnestra. Lebe und rette immer Leidende. Achilles. Nun höre, wie wir's am besten einzurichten haben. Klytämnestra. Lass hören, dir gehorch ich gern. Achilles. Zuvor erst muss man es mit dem Vater noch versuchen. Klytämnestra. Ach, der ist feig und zittert vor der Menge. Achilles. Vernünft'ge Gründe können viel. Klytämnestra. Ich hoffe nichts, doch sprich, was muss ich tun? Achilles. Fall ihm zu Füßen, fleh ihn an, dass er sein Kind nicht töte. Bleibt er unerbittlich, dann komm zu mir. Erweist du ihn noch besser, dann braucht es meines Armes nicht. Die Jungfrau bleibt leben, ich erhalte mir den Freund. Auch bei dem Heer vermeid ich Tadel, hab ich durch Gründe mehr als durch Gewalt gestritten. Und so wird alles glücklich abgetan, zu deinem und der Freunde Wohlgefallen, und meines Armes braucht es nicht. Klytämnestra. Du rätst verständig, es geschehe, wie du meinest, misslingt mir's aber, wo seh ich dich wieder, wo find ich, Ärmste, diesen Heldenarm, die letzte Stütze noch in meinen Leiden? Achilles. Wo's meiner Gegenwart bedarf, werd ich dir nahe sein und dir's ersparen, vor dem Heer der Griechen dich und deine Ahnherrn durch Jammer zu erniedrigen. So tief herunter müsste Tyndars Blut nicht sinken. Ein großer Name in der Griechen Land. Klytämnestra. Wie dir's gefällt, ich unterwerfe mich, und gibt es Götter, trefflichster, dir muss es wohl ergehen, gibt's keine, warum leid ich? Achilles und Klytämnestra gehen ab. Vierte Zwischenhandlung, Chor, Strophe. Wie lieblich erklang der Hochzeitgesang, den zu der Zither tanzlustigen Tönen, zur Schalmei und zum libyschen Rohr, sang der Camönen versammelter Chor auf Peleus Hochzeit und Thetis der Schönen. Wo die Becher des Nektars erklangen, auf des Pelion wolkigten Kranz, kamen die zierlich gelockten und schwangen goldene Sohlen im flüchtigen Tanz. Mit dem melodischen Jubel der Lieder feierten sie der verbundenen Glück. Der Berg der Zentauren hallte sie wieder, Pelions Wald gab sie schmetternd zurück. Unter den Freuden des festlichen Mahls schöpfte des Nektars himmlische Gabe Jovis Liebling, der phrygische Knabe, in die Bäuche des goldnen Pokals. 50 Schwestern der Göttlichen hüpften lustig daneben im glänzenden Sand, tanzten den Hochzeitreigen und knüpften reizende Ring mit verschlungener Hand. Gegenstrophe. Grüne Kronen in dem Haar und mit fichtenem Geschosse Menschen oben, unten Rosse, kam auch der Centauren Schaar. Angelockt von Bromius Pokale kamen sie zum Göttermahle. Heil dir, hohe Nereide, sang mit lautem Jubelliede der Thessalierinnenchor. Heil dir, sang der Mädchenchor. Heil dir, heil dem schönen Sterne, der aus deinem Schoß ersteht, und Apoll, der in die Ferne der verborgnen Zukunft späht und der auf den unbekannten Stamm der Musen sich versteht. Chiron, der Centaure, nannten beide schon mit Namen ihn, der zu Priams Königssitze kommen würde an der Spitze seiner Myrmidonenschar. In des Speeres Wurf erfahren, wüten dort mit Mord und Brand in des Räubers Vaterland. Auch die Rüstung, die er würde tragen, künstlich von Hephästos Hand aus gediegnem Gold geschlagen, ein Geschenk der Göttlichen, die den Göttlichen empfangen. So ward von den Himmlischen Thetis Hochzeitsfest begangen. Epode. Dir, Agamemnons tränenwertem Kinde, nicht bei der Hirten Feldgesang erzogen und der Pfeife Klang, still aufgeblüht im mütterlichen Schoß, dem tapfersten der Inachiden, der einst zur süßen Braut beschieden, dir, Arme, fällt ein ander los, dir flechten einen Kranz von Blüten die Griechen in das schön gelockte Haar, gleich einem Rinde, das der wilde Berg gebar, das, unberührt vom Joch, aus Felsenhöhlen unfern dem Meer gestiegen war, wird dich der Opferstahl entseelen. Dann rettet dich nicht deine Jugend, nicht das Erröten der verschämten Tugend, nicht deine reizende Gestalt. Das Laster herrscht mit siegender Gewalt, es spricht mit frechem Angesichte den heiligen Gesetzen Hohn. Die Tugend ist aus dieser Welt geflohn, und dem Geschlecht der Menschen drohn nicht ferne mehr die göttlichen Gerichte. Ende von vierter Akt.